Lieben der Geibu, was hat denn nur Bleibu? Denn dann ist der Schokabu, der größte Nackoschabu. Lieben der Geibu, was hat denn nur Bleibu? Denn dann ist der Schokabu, der größte Nackoschabu. Überlebt was Männer, der Krieger war bezau. Und dann der Kalabu, weil er muss der Katao. Überlebt was Männer, der Krieger kam im Bau. Und er muss noch stehen,